Abschnitt 20 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen and Jørgen Engebretsen Mu. Übersetzt von Friedrich Bresemann. 20. Die Mühle, die auf dem Meeresgrunde malt. Es waren mal in uralter Zeit zwei Brüder. Der eine war reich und der andere war arm. Als nun das Weihnachtsfest herankam, hatte der Arme keinen Bissen Fleisch noch Brot im Hause, ging darum zu seinem Bruder und bat ihn um eine Kleinigkeit in Gottes Namen. Nun war es aber nicht das erste Mal, dass der reiche Bruder dem Armen etwas gegeben hatte, und er war daher eben nicht sonderlich froh, als er ihn kommen sah. »Willst du tun, was ich dir sage?« sprach er, »so sollst du einen ganzen Schinken haben, so wie er im Rauch hangt.« Ja, das wollte der Arme gern und bedankte sich. »Da hast du ihn«, sagte der Reiche, indem er ihm den Schinken zuwarf, »und geh nun zur Hölle.« »Hab ich's versprochen, so muss ich es tun«, sagte der andere, nahm den Schinken und ging fort. Er wanderte wohl den ganzen Tag, und als es dunkel wurde, erblickte er vor sich einen hellen Lichtschimmer. »Hier muss es sein«, dachte er. Etwas weiterhin im Walde aber stand ein alter Mann mit einem langen weißen Bart und haute Holz. »Guten Abend«, sagte der mit dem Rauchschinken. »Guten Abend, wo willst du hin?« sagte der Mann. »Oh, ich wollte nur zur Hölle, aber ich weiß nicht, ob ich recht gegangen bin«, versetzte der Arme. »Ja, du bist ganz recht«, sagte der alte Mann, »denn das hier ist die Hölle.« Und weiter sagte er, »wenn du nun hineinkommst, dann werden sie dir wohl alle deinen Schinken abkaufen wollen, denn Schweinfleisch ist ein seltenes Gericht in der Hölle. Aber du sollst ihn für kein Geld verkaufen, sondern sollst dafür die alte Handmühle verlangen, die hinter der Tür steht. Wenn du dann wieder herauskommst, will ich dir auch lehren, wie du sie stellen musst. Denn die Mühle ist zu etwas gut, musst du wissen.« Der Mann mit dem Schinken dankte für guten Bescheid und klopfte beim Teufel an. Als er hineintrat, geschah es, wie der Alte ihm gesagt hatte. Alle Teufel, groß und klein, kamen um ihn herum, und der eine überbot immer den andern auf den Rauchschinken. »Es war freilich meine Absicht, ihn zum Weihnachtsheiligen Abend mit meinem Weib zu verschmausen«, sagte der Mann. »Aber weil ihr alle so erpicht darauf seid, will ich ihn euch wohl überlassen. Aber ich verkaufe ihn für keinen andern Preis als für die alte Handmühle, die da hinter der Tür steht.« Damit wollte aber der Teufel nicht gern heraus, und er dung und feilschte mit dem Mann. Aber der blieb bei dem, was er gesagt hatte, und da musste ihm denn der Teufel endlich die Mühle überlassen. Als der Mann nun wieder aus der Hölle herausgekommen war, fragte er den alten Holzhauer, wie er denn die Mühle stellen müsse. Und als der es ihm gesagt hatte, bedankte er sich und machte sich wieder auf den Heimweg. Aber wie sehr er auch ausholte, so kam er doch nicht eher als nachts um 12 Uhr zu Hause an. »Aber wo in aller Welt bist du denn eigentlich gewesen?« sagte seine Frau, als er eintrat. »Ich hab hier gesessen und gewartet von einer Stunde zur andern und habe nicht einmal zwei Holzsplitter kreuzweis übereinander unter den Grützkessel zu legen, damit ich uns ein Weihnachtsessen koche.« »Oh«, sagte der Mann, »ich konnte nicht gut eher kommen, denn ich hatte ein Geschäft zu besorgen und musste deshalb einen weiten Weg machen. Aber nun sollst du mal sehen, was ich uns mitgebracht habe.« Und damit stellte er die Mühle auf den Tisch hin und ließ sie mahlen. Erst Lichter, dann ein Tischtuch und danach Essen und Bier und alles, was zu einem guten Weihnachtsschmaus gehört. Und so wie er es der Mühle befahl, so mahlte sie. Seine Frau stand da und kreuzte sich das eine Mal über das andere und wollte durchaus wissen, wo der Mann die Mühle herbekommen hätte. Aber damit wollte er nicht heraus. Es kann ganz einerlei sein, woher ich sie habe, Frau, sagte er. Du siehst, dass die Mühle gut ist und dass das Mahlwasser nicht all wird, und das ist genug. Und er mahlte Essen und Trinken und alles, was gut schmeckt, für das ganze Weihnachtsfest, und am dritten Tag bat er seine Freunde zu sich, denn er wollte ihnen einen Gastschmaus geben. Als der reiche Bruder sah, was da alles zum Schmaus bereitstand, lief es ihm heiß und kalt über die Haut, weil er seinem Bruder durchaus nichts gönnte. Am Weihnachtsabend, sagte er zu den anderen, war er noch so bettelarm, dass er zu mir kam und mich um eine Kleinigkeit in Gottes Namen bat. Und nun auf einmal lässt er's draufgehen, als wenn er Graf oder König geworden wäre. »Wo zum ewigen Satan hast du all den Reichtum herbekommen?« fragte er den Bruder. »Hinter der Tür«, sagte der, denn er hatte keine Lust, ihm zu beichten. Aber gegen Abend, als er ein wenig in den Krüsel bekommen hatte, konnte er sich nicht länger halten, sondern kam mit der Mühle zum Vorschein. »Da siehst du die Gans, die mir all den Reichtum gebracht hat«, sagte er, und ließ die Mühle bald dies, bald jenes mahlen. Als der Bruder das sah, wollte er ihm die Mühle durchaus abkaufen. Aber der andere wollte sich anfangs gar nicht dazu verstehen. Endlich aber, wie der Bruder so sehr darum anhielt, sollte er sie denn für 300 Taler haben. Aber bis zum Heumonat, das bedung er sich aus, wollte er sie noch behalten. Denn, dachte er, hab ich sie noch so lange, kann ich mir Essen damit mahlen für manches liebe Jahr. In dieser Zeit nun wurde die Mühle, wie man sich wohl denken kann, nicht rostig. Und als der Heumonat herankam, erhielt der Bruder sie. Aber der andere hatte sich wohl gehütet, ihm zu sagen, wie er sie stellen müsste. Es war am Abend, als der Reiche die Mühle nach Hause brachte, und am Morgen sagte er zu seiner Frau, sie sollte mit den Schnittern ins Feld gehen und das Heu hinter ihnen kehren. Er wolle derweile das Mittagessen bereiten. Als es nun so gegen Mittag war, stellte er die Mühle auf den Küchentisch hin. »Mahl Hering und Milchsuppe, dass es Art hat«, sprach er. Da fing die Mühle an zu mahlen. Hering und Milchsuppe, erst alle Schüsseln und Grappen voll und nachher so viel, dass die ganze Küche davon schwamm. Der Mann stellte und drehte die Mühle. Aber wie er sie auch hantieren mochte, so hielt die Mühle nicht auf zu mahlen. Und zuletzt stand die Milchsuppe schon so hoch, dass der Mann nahe daran war, zu ertrinken. Nun riss er die Stubentür auf. Aber es dauerte nicht lange, so hatte die Mühle auch die Stube vollgemalt, und nur mit genauer Not konnte der Mann noch die Türklinke in der Flut von lauter Milchsuppe erfassen. Wie er nun die Tür aufgemacht hatte, stürzte er hinaus ins Freie und Hering und Milchsuppe immer hinter ihn drein, so daß der ganze Hof und das Feld davon strömte. Indessen deuchte es der Frau, die das Heu auf dem Felde kehrte, es dauere ziemlich lange, ehe der Mann käme und sie zum Mittag abriefe. »Wir wollen nur nach Hause gehen«, sagte sie zu den Schnittern. »Denn ich kann es mir wohl denken, er kann mit der Milchsuppe nicht allein fertig werden, und ich muss ihm nur helfen.« Sie machten sich also auf und gingen nach Hause. Wie sie aber hinter den Berg kamen, schwamm ihnen Hering und Milchsuppe und Brot entgegen, alles durcheinander, und der Mann lief immer voran. »Gott gebe, dass jeder von euch 100 Bäuche hätte, um in sich zu schlingen«, rief er. »Nehmt euch aber in Acht, dass ihr nicht in meinem Mittagessen ersauft.« Und damit fuhr er ihnen vorbei, als wär der Teufel hinter ihm her, und hinüber zu seinem Bruder. Den bat er nun um Gottes Willen, er möchte doch sogleich die Mühle wiedernehmen. »Denn malt sie noch eine Stunde dazu«, sprach er, »so vergeht das ganze Dorf in lauter Hering und Milchsuppe.« Der Bruder aber wollte die Mühle nicht wiedernehmen, wenn der andere ihm nicht noch 300 Taler dazu bezahlte. Weil nun durchaus kein anderer Rat war, so musste der Reiche mit dem Gelde heraus. Nun hatte der Arme sowohl Geld als die Mühle, und da dauerte es denn nicht lange, so hatte er sich ein Haus gebaut, noch weit prächtiger als das, worin der Bruder wohnte. Mit der Mühle malte er so viel Gold zusammen, dass er die Wände mit lauter Goldplatten bekleiden konnte. Und das Haus lag so nah am Strande, dass man den Glanz davon schon von weitem auf dem Meer sah. Alle, die da vorbeisegelten, hielten dort an, um den reichen Mann in dem goldenen Hause zu besuchen und die wunderbare Mühle zu sehen, denn es ging davon ein Gerede weit und breit. Einmal kam auch ein Schiffer dort vorbei, der wollte ebenfalls die Mühle sehen, und als er sie gesehen hatte, fragte er, ob sie wohl auch Salz mahlen könne. »Ja, Salz kann sie auch mahlen«, sagte der Mann. Und nun wollte der Schiffer sie ihm durchaus abkaufen. Sie möchte kosten, was sie wolle. »Denn hab ich die«, dachte er, »dann brauche ich nicht immer so weit übers wilde Meer zu segeln, um Salz zu holen, sondern kann mir einen guten Tag pflegen.« Anfangs aber wollte der Mann sie durchaus nicht losschlagen. Aber der Schiffer bat ihn so lange und so flehend, bis er sie ihm endlich für viele tausend Taler verkaufte. Als nun der Schiffer die Mühle bekommen hatte, blieb er nicht lange in der Gegend, denn er dachte, dem Mann könne der Handel nachher wieder leid werden. Er ließ sich auch nicht einmal so viel Zeit, dass er ihn fragte, wie er die Mühle stellen müsste, sondern ging schnell auf sein Schiff und stieß von Land. Als er ein Ende hinausgekommen war in die große See, nahm er seine Mühle hervor. »Mahl Salz, dass es Art hat«, rief er. Da fing die Mühle an und mahlte Salz, dass es knisterte und sprühte. Als der Schiffer sein Schiff voll hatte, wollte er die Mühle stopfen. Aber wie er es auch anfing und sie stellen und drehen mochte, die Mühle mahlte immer fort und der Salzhaufen wuchs höher und immer höher, und zuletzt versank das ganze Schiff ins Meer. Da steht nun die Mühle auf dem Meergrunde und mahlt noch den heutigen Tag. Und daher kommt es, dass das Meerwasser salzig ist. Ende von Abschnitt 20. Gelesen von Fini im August 2025.